Gut, bevor ich beginne, erst einmal was in eigener Sache. Ich habe hier einen Stapel Flyer zur Dialektik der Homophobie. Das ist eine Veranstaltung am 20.12. Die findet direkt im Anschluss an die letzte Veranstaltung dieser Reihe statt. Der Referent oder der Seminarleiter ist ebenfalls Thea Kunstreich. Er hält ja hier über das Thema Massenpsychologie und Homophobie, glaube ich, den Vortrag. Und das Seminar bietet quasi im Anschluss eine Vertiefung, die sich mit Homophobievorwürfen gegen die kritische Theorie auseinandersetzt. Warum ich das erwähne, ist, dass auf den Flyern leider nicht draufsteht, weil ich das vergessen habe, mit drauf zu drucken, dass man sich vorher anmelden sollte, da es eine Literaturgrundlage gibt. Und somit könnt ihr, wenn ihr Lust habt, daran teilzunehmen, einfach nachher zu mir kommen und ich gebe euch die E-Mail-Adresse und dann könnt ihr mir eine Bestätigung schicken und ich schicke euch die Texte zu. Okay. Was den Vortrag anbelangt, ich werde circa, glaube ich, so zwischen 40 oder 50 Minuten sprechen. Der Titel ist ja bekannt, Psychoanalyse des Antisemiten. Der Vortrag ist so gegliedert, dass ich mir die Theorie Bela Grünbergers anschaue. Der hat mehrere Bücher, auch mit Co-Autor Pierre Dessault, rausgegeben. Das zentrale Buch dabei ist Narzissmus, Christentum und Antisemitismus. Des Weiteren hat er einen Text, auf den ich mich maßgeblich beziehen werde, veröffentlicht. Der heißt Der Antisemit und der Ödipus-Komplex. Und es gibt auch noch weitere Texte zum selben Thema. Jedenfalls wird er im ersten Teil Gegenstand sein, oder seine Theorie wird im ersten Teil Gegenstand sein. Aber bevor ich zu seiner Theorie komme und dem noch ein Entwicklungsschema voranstelle, würde ich was zum Begriff des Antisemitismus sagen, nur sehr kurz. Und anschließend an diesen ersten Teil würde ich einen kurzen kritischen Input zur Psychoanalyse geben und dann noch maßgebliche Thesen aus den Elementen des Antisemitismus von Horkheimer und Adorno vorstellen. Gut, ich werde den Text vorlesen. Falls ich zu schnell reden sollte oder ich zu leise werde, wozu ich hin und wieder neige, dann könnt ihr mich gern darauf hinweisen. Schon zu Beginn der Elemente des Antisemitismus wird unmittelbar eine wesentliche Unterscheidung zwischen Rassismus und Antisemitismus deutlich. Dort heißt es: Für die Faschisten sind die Juden nicht eine Minorität, sondern die Gegenrasse, das negative Prinzip als solches. Von ihrer Ausrottung soll das Glück der Welt abhängen. Die Auseinandersetzung mit jener Bestimmung soll im heutigen Vortrag vorangestellt werden. Denn in ihr ist jene Problemstellung aufbewahrt, die nicht nur der linken Tradition, sondern auch der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus noch bis heute zum Verhängnis wird. Um den Antisemitismus, insofern er zum Gegenstand einer Analyse erhoben wird, ganz gleich, ob diese nun psychologischer, ökonomischer oder politischer Natur sei, gerecht zu werden, ist es zum einen zwingend vonnöten, sein Verhältnis zu anderen Gruppenanimositäten zu problematisieren, und zum anderen muss eine Reflexion auf die vorgeblich präzise Trennung zwischen Antijudaismus und Antisemitismus erfolgen. Der Ausdruck Antisemitismus wird erstmalig durch den Hamburger Journalisten Wilhelm Marr im Jahre 1873 geprägt. Es ist wohl anzunehmen, dass Marr vom Denken, ich weiß gerade nicht, wie man den Namen ausspricht, Arthur de Gobineau beeinflusst wurde, welcher eine Theorie über rassische und sprachliche Gruppen formulierte und eine Überlegenheit der arischen Menschenrasse postulierte. Der moderne Antisemitismus fand seine Anregung um die Jahrhundertwende durch biologische Untersuchungen. Dass jene Versuche einer hinreichenden biologischen Herleitung ein irrationales Bild der Verzerrung zufolge hatten, muss nicht weiter begründet werden. Jedoch ist das Bestehen einer Auffassung, welche zwei doch sehr gedanklich verschiedene Vorstellungen als Einheit begreift, weiterhin präsent und problematisch. Antisemitismus wird so nicht selten als eine Form, als eine Unterabteilung des Rassismus verstanden. Obschon bestimmte Berührungspunkte gerade im Hinblick auf ihren historischen Kontext nicht zu leugnen sind, ist doch eine inhaltliche Gleichsetzung, welche vom Antisemitismus spricht, Es handelt sich dabei um einen Rassismus, welcher sein Feindbild konkret im Juden hat, schlichtweg nicht angemessen. Eine vertiefte Differenzierung würde an dieser Stelle wohl zu weit führen. Dennoch sei es mir erlaubt, einige Bemerkungen anzuführen, welche die defizitäre Identifikation der Begriffe offenbaren. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Geschichte des Antisemitismus älter als die des Rassismus ist. Antisemitische Ressentiments besitzen eine überhistorische, inhaltliche Kontinuität, welche nicht verwischt werden darf. Die Anschuldigungen ähneln sich in verblüffender Weise. Ohne eine Gleichsetzung zu forcieren, ist es von eminenter Wichtigkeit, die lange Geschichte des Antisemitismus von der eher kurzen Geschichte des Rassismus zu unterscheiden. Die Genese ist verschieden. Weitere Thesen behaupten, die Massenvernichtung der Juden sei eine Extremform des Kolonialrassismus. Legitimiert sieht sich eine solche Behauptung durch die angeblich gemeinsame rassentheoretische Grundlage. Dieser Auffassung liegt eine Annahme zugrunde, welche den Gedanken als Grundlage für die Tat versteht. Es ist nun aber eher so, dass oftmals die Gewaltpraxis vor der Legitimation stattfindet. Die rassistische Projektion imaginiert den Schwarzen als faul, übersexuell und minderwertig. Bei der antisemitischen Projektion, die ebenfalls durch derartige Inhalte geprägt ist, gibt es dennoch einen weiteren Unterschied. Der einzelne Ausländer ist in der Fantasie des Rassisten gegenüber den Verhältnissen vielleicht bevorteilt, aber dennoch weitestgehend unmächtig. Der Jude wird hingegen für die ihm angedichtete Allmacht beneidet und gehasst. Trotz der expansiven Geopolitik der Nazis ist festzuhalten, dass der Antisemitismus antiwestlich, antizivilisatorisch und eben auch antikolonialistisch ist. Und ich meine hier antiwestlich in einem Sinne, wie sie in Tradition von Bewegung stehen, die freudig auf Straßen USA-Flaggen verbrennen, nicht in dem Sinne, dass sie der westlichen Kultur völlig konträr gegenüberstünden. In dem Sinne muss das so sehen, dass sie ja schließlich durch sie bedingt ist, beziehungsweise dass die instrumentelle Vernunft im Antisemitismus zu ihrer konsequenten Ausführung kommt. Die Deutschen waren die anderen, die sich von den Juden ausgebeutet, unterdrückt, verwestlicht und kolonialisiert fühlten. Es ließen sich hier noch weitere Kategorien zur Unterscheidung anführen. Allerdings werde ich es vorerst dabei bewenden lassen. Hinzugefügt sei, dass trotz der Notwendigkeit, die Spezifik herauszustellen, nicht dazu benutzt werden kann, andere Genozide unter das Allgemeine der anderen zu fassen. Kurz gesagt, Spezifik ist keine Entschuldigung für Indifferenz. Felix Riedel hat in der Zeitschrift Die Versorgerin einen sehr empfehlenswerten Artikel zum Thema verfasst. Ich zitiere ihn: Opferkonkurrenz entstand vor allem in der an Kategoriebildung orientierten materialistischen Antisemitismusforschung selbst und trägt damit die Erosion jenes zu Genüge verratenen Versprechens an die Menschheit in sich, dass nichts Ähnliches geschehe. Bevor der Text Wähler Grünbergers, der Antisemit und der Ödipus-Komplex thematisiert wird, soll das psychoanalytische Entwicklungsschema, wie es von Grünberger und Dessau in ihrem Buch Narzissmus, Christentum und Antisemitismus modifiziert wurde, kurz umrissen werden. Ziel dieser Modifizierung war es, den Narzissmus nicht bloß als eine prägenitale Phase, sondern als eine besondere Dimension der Psyche zu fassen. Die Wurzeln des Narzissmus reichen hinab in das Leben des Fetus, in die organische Materie. Die Zustandsbeschreibung zeichnet sich durch eine Empfindung totalen Glückes aus, welche aufgrund der mangelnden Ausbildung des psychischen Apparates nicht geistig verarbeiten werden kann. Der Zustand der Hochstimmung liegt außerhalb jedes Trieb- und Objektbezugs. Grünberg und Dessau sprechen dem Narzissmus also Autonomie zu, was heißen soll, dass sie ihn außerhalb der Triebtheorie verorten. Der primitive Narzissmus richtet sich auf kein Objekt. In ihm existiert weder Konflikt noch Wunsch. Er ist der Zustand vollkommener Erfülltheit. Die Geburt des menschlichen Wesens markiert einen Zustandswechsel, welcher ihm ein neues Leben aufdrängt. Es muss sich mit einer a priori feindlichen Welt einigen. Die Anpassungsinstanz, das Ich, entwickelt sich nach und nach, während der Kindergrößenwahn schwindet und durch die Anerkennung einer äußeren, überlegenen Kraft ersetzt wird. Das Kind, aus seinem vorgeburtlichen Zusammenhang gerissen, reagiert mit einer immensen Aggressivität, welche als solche unmittelbar verdrängt wird. Freud spricht hier von der sogenannten O-Verdrängung. Das narzisstische Selbst reorganisiert sich im Schoß der Mutter und bildet mit ihr eine binäre Einheit, in welcher das Neugeborene seinen Narzissmus weiter auslebt. Wiegen, gedämpfte und eintönige Geräusche, Wärme und Zärtlichkeit sind dabei beispielhaft für die Wiederherstellung des friedlichen Zustandes. Dieser Prozess steht noch vor jeder Objektbeziehung. Enttäuschungen, welche die Realität als unvermeidbar erscheinen lässt, stehen jedoch unmittelbar bevor. Das Kind fordert die Erfüllung seiner Bedürfnisse zunächst durch motorische Artikulation ein. Beispiele Schreien, Weinen, Gestik, Mimik. Umso vielfältiger und komplexer sich die Wünsche des Kindes fortwährend artikulieren, desto weniger selbsttätig erfolgt die Befriedigung. Was sich also den Wünschen des Kindes widersetzt, trägt zum Aufbau der Außenwelt bei. Mit fortschreitender Entwicklung wird die Differenzierung der Außenwelt in Objekte vorgenommen. Das Kind befindet sich in der analen Phase, welche sich als spezifischer Modus der Objektbesetzung beschreiben ließe. Die Kontrolle über die eigenen Exkremente ist der verdrängte Ursprung der ersten Objektbeherrschung. Die Verstärkung der Kontrolle über die Objekte, welche in der analen Phase insgesamt erlangt wird, erlaubt dem Kind, zumindest teilweise, seine narzisstische Integrität wiederherzustellen. Es bemächtigt sich der Objekte, ja, es ist regelrecht dazu gezwungen, dass aufgrund seiner Abhängigkeit von den Objekten selbst beherrscht wird. Das Subjekt erlangt damit dem Objekt gegenüber seine Einmaligkeit und Autonomie. Der Beherrschung der inneren und äußeren Objekte liegt der Erwerb des Wirklichkeitssinnes zugrunde. Grünberger und Dessau sprechen von der analen Phase als einer Pilotfunktion, welche entscheidend für den Zugang zu späteren Entwicklungsphasen sein wird. Gerät sie mit anderen Komponenten des Entwicklungsschemas in Konflikt, so besteht die Gefahr, dass das Subjekt an dieser Stufe gebunden bleibt. Am Ende der analen Phase wird die angestrebte Regression hin zum primären Narzissmus durch eine Distanzierung der Mutter und ein Hinzutreten weiterer Personen, welche die Mutter beanspruchen, zusätzlich gestört. Also der Vater, die Geschwister. Es beginnt also die ödipale Phase, welche das Kind immer weiter von seinem Ziel entfernt, die verlorene narzisstische Ganzheit wiederzuerlangen. Damit ist auch der problematische Konflikt benannt, welcher die Gefahr eines Verbleibes in der analen Phase beschreibt. Im Auftreten des Ödipus ist das Kind mit seiner konstitutiven Unzulänglichkeit konfrontiert. Über seinem Kopf bricht die harte Realität zusammen, die es, insofern es nicht die psychotische Lösung wählt, als solche anerkennen muss. Das Kind erfährt seine Unzulänglichkeit in der Überlegenheit der Erwachsenenwelt und beruhigt sich damit, dass der Grund seiner Unzulänglichkeit in einem vor ihm aufgerichteten Hindernis liege. Es begnügt sich im Folgenden damit, sich mit seinem Gegenspieler zu identifizieren. Es verzichtet also auf die narzisstische Allmacht, indem es sie im gegebenen Augenblick auf die elterliche Figur projiziert, und es findet sie zum Teil wieder, indem es sich mit dieser Figur identifiziert. Die dabei geleistete Anpassungsarbeit an die Realität, also die Anerkennung des väterlichen Prinzips, ist ein integrierender Bestandteil des Reifungsprozesses und heilt zugleich die narzisstische Wunde. Eine Abwehr bzw. die Vermeidung des Ödipus zieht nach Grünberger und Dessau eine narzisstische Regression nach sich. Das Subjekt, das in der anti-ödipalen narzisstischen Option verharrt, projiziert seinen Konflikt auf die Außenwelt, in die es einzufügen sich weigert. Es sei erwähnt, dass die Beschreibung des Schemas auf einer metapsychoanalytischen Ebene erfolgt und somit idealtypisierend vorgeht. Kommt es nun zu einer Vermeidung des Ödipus, wird das Subjekt im Bereich der Beziehung das anfängliche Modell fortsetzen, das darin bestand, sich in der Beherrschung die totale Überlegenheit über das Objekt zu sichern. Sein Ziel wird es sein, über das Objekt, welches gleichzeitig der Träger seiner Projektion ist, zu triumphieren, um es dann auf den Zustand von Abfall zu degradieren, der keine eigene Existenz hat. Die narzisstische Regression, also die Nicht-Integration der mit der Analität verbundenen Züge, ist zentral für die weiteren Gedanken Grünbergers, die den Antisemitismus zum Gegenstand haben. Bevor diese Überlegungen im Weiteren ausgeführt werden, soll jedoch eingangs Jean-Paul Sartre zitiert werden, welcher die Geschichte einer Jungfrau erzählt. Es heißt, ich habe unerträgliche Streitigkeiten mit Kirschnern gehabt. Sie haben mich bestohlen, sie haben mir den Platz, den ich ihnen anvertraut hatte, angebrannt. Den Pelz, den ich ihnen angetraut hatte, angebrannt. Entschuldigung. Nun ja, es waren alles Juden. Aber warum gerade, so fragt Sartre im Weiteren, hasste sie eher die Juden als die Kirschner? Warum eher die Juden oder die Kirschner als den bestimmten Juden oder den bestimmten Kirschner? Diese Frage ist doch Ausgangspunkt der Überlegung Bela Grünbergers, welcher in seiner Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus versucht, dessen tiefere, spezifische Motivation ausfindig zu machen. Otto Fehnichel, ein österreichischer Psychoanalytiker, konstatierte in seiner Schrift Elemente einer psychoanalytischen Theorie des Antisemitismus, ich zitiere, da die Psychoanalyse eine Methode der Behandlung oder der Untersuchung des Seelenlebens Einzelner ist, kann es streng genommen nur eine Psychoanalyse des Antisemiten, nicht aber des Antisemitismus geben. Grünberger, der an diesem Punkt d'accord geht, sieht sich dennoch gezwungen, diese Methode zu verwerfen. Denn der Gedanke, die Schuldigen von Auschwitz mit langjährigen Psychoanalysen zu studieren, um möglicherweise herauszubringen, wie ein Mensch so wird, aber nur unter der Bedingung, dass sie mitarbeiten wollen bei der Erforschung ihrer Genese, ist kaum in die Tat umzusetzen, da der Antisemit wohl eher selten den Weg in die Praxis findet, um sich von seinem Leiden heilen zu lassen. Das grundlegende Problem besteht nun also darin, dass die Wirksamkeit der Analyse in der Auflösung von Projektionen besteht, doch solche Projektionen beim Antisemiten aufgrund seiner mangelnden Einsicht unauflösbar bleiben. So handelt es sich bei der Psychoanalyse des Antisemiten unweigerlich um eine Angelegenheit der kollektiven Psychologie. Wie ließe sich demnach die Regression beschreiben? Ernst Simmel spricht in seiner Schrift Antisemitismus und Massenpsychopathologie von einer Regression auf eine Entwicklungsstufe, in der noch kein Über-Ich ausgebildet wurde. Der Antisemit verlagert sein Über-Ich nach außen. Statt sich mit einem Objekt zu identifizieren, will er es angreifen und verschlingen. Es kommt bei Simmel also zu einer Desintegration des Über-Ichs. Dieser Annahme liegt der Gedanke zugrunde, dass der Antisemit im Konflikt mit seinem Über-Ich agiert. Das individuelle Über-Ich stellt also bei Simmel, insofern es normal ausgebildet ist, eine moralische Realisierungsbarriere dar, welche mit der Einreihung in die antisemitische Massenbewegung der Gehorsam aufgekündigt wird. Antisemitische Pogrome, wie sie beispielsweise im zaristischen Russland periodisch organisiert wurden, besäßen demnach eine ähnlich kathartische Wirkung, wie sie auch in den von Freud beschriebenen Festen zutage treten. So ermögliche die negative Triebabfuhr dem Antisemiten eine Befreiung vom Druck seines Über-Ichs. Grünberger vertritt in diesem Punkt eine konträre Auffassung. Er geht davon aus, dass der Antisemit nicht nach einer Überschreitung des Über-Ichs-Verbots strebt, sondern genau das gegenläufige Ziel verfolgt. Der Antisemit sei guten Glaubens und die antisemitische Aktivität hilft ihm, seinem Über-Ich gerecht zu werden. Zitat von Grünberger. Die Hauptrolle spielt hierbei ein Über-Ich, das nicht aus Introjektionen der Objekte, sondern aus Dressaten herrührt. Dieses Über-Ich, das sich uns mit der bekannten Strenge aufdrängt, führt nicht zu einer echten Identifikation, sondern bleibt immer ein System von Dressaten. Es besteht einzig aus Befehlen und Verboten. Der Antisemit stützt sich auf ein primitives Über-Ich, welches nur die Macht, die ihn zu Dressaten zwang, unabhängig ihres Inhalts und ihrer Werte internalisiert. An dieser Stelle lässt sich eine konzeptionelle Nähe zum autoritären Charakter herausstellen. Außerdem ließe sich hieraus ableiten, weshalb die Deutschen ein Hitler-Über-Ich anstatt eines demokratischen Über-Ichs angenommen haben. Es verkörperte schlichtweg die größere Macht. Hier sei vielleicht noch einmal an Otto Fehnichel erinnert, der in seiner bereits erwähnten Schrift die gesellschaftliche Funktionalität antisemitischer Projektionen hinterfragt. Der Antisemitismus ermögliche demnach ebenfalls Triebabfuhr, ohne dem individuellen Über-Ich den Gehorsam aufzukündigen. Fehnichel nimmt hier ebenfalls die Pogrome im zaristischen Russland zum Beispiel, bei denen sich die Antisemiten sowohl ihre Neigung zum Aufruhr in destruktiven Aktionen gegen wehrlose Menschen hingeben, wie auch ihre Neigung zu respektvollen Gehorsam als Antwort auf den Befehl der herrschenden Mächte folgen. Mit Bole über Kafka gesprochen, bildet die antisemitische Alltagsreligion schuldige Opfer, die sich als Objekte der konformistischen Rebellion eignen. Grünberger ist also eher einem individuell funktionalen Begriff des Über-Ichs zugeneigt und vermeidet somit eine Überhöhung des Über-Ichs zu einer moralisch integren Instanz. Diese funktionale Bestimmung ist zentral und begreift das antisemitische Über-Ich als Vertreter der Zwangsmittel. Die damit internalisierte Form von Moral ist somit auch nur eine formale Moral. So sehr es Grünberger an dieser Stelle gelingen mag, einen undialektischen Begriff von Vernunft zu vermeiden, ist doch zu bemerken, dass er mit seiner Analyse dort auf einer individuellen Ebene verbleibt, wo die Gesellschaft in den Blickpunkt geraten müsste. Eingedenk Freud hieße das eben, das Über-Ich als intrapsychischen Agent gesellschaftlicher Interessen zu fassen. Neben seinen Ausführungen zum Über-Ich wendet sich Grünberger auch dem Ich oder genauer der Ich-Schwäche des Antisemiten zu. Allgemein lässt sich sagen, dass dem Ich des Antisemiten eine angemessene Objektrepräsentanz misslingt. Das heißt, es kann zwischen den divergierenden Anforderungen nicht realitätsgerecht vermitteln. Grünberger weist dem Projektionskern im Ich des Antisemiten eine besondere Stellung zu. Dieser, wie bereits angedeutet, unauflösbare Kern ist abgespalten vom Rest der Persönlichkeit. Dabei beansprucht er eine enorme Menge an Libido, die es ermöglicht, den Rest der Persönlichkeit zu unterwerfen. Das Ich des Antisemiten ist somit gespalten und lehnt die Wirklichkeit außerhalb seiner ideologischen Innenwelt ab. Im Bereich seines unauflösbaren Projektionskerns ist ihm das Realitätsprinzip fremd und er lässt sich durch den widersprechenden Charakter seiner Anschuldigungen gegen den Juden nicht stören. Das eigentliche Ziel derartiger Beschuldigungen ist in der Verdeckung einer offenen narzisstischen Wunde zu suchen. Um das Verhältnis von Narzissmus und Projektion zu charakterisieren, ist beispielhaft auf die Niederlage der Reichswehr, dem Stolz der deutschen Nation, von 1918 hinzuweisen, für welche laut Nazi-Propaganda allein die Juden verantwortlich waren. Dem Antisemiten dienen die Worte Heinrich von Treitschkes zur Verschleierung seiner klaffenden narzisstischen Wunde: Die Juden sind unser Unglück. Alle diesseitigen Versagungen werden dem Juden angelastet. Die Erfahrung von Schwäche und Begrenztheit, welche es dem Subjekt verunmöglichen, sich zu verabsolutieren, wird in das Bild des Juden projiziert. Anstatt der Unausweichlichkeit des Misserfolgs ex post eine rationale Erklärung zuzuschreiben, lastet der Antisemit sein Scheitern einer rivalisierenden Macht an. Dem Vater, laut Grünberg. In einer Passage aus der Schrift Der Antisemit und der Ödipus-Komplex findet sich dieser Prozess folgendermaßen zusammengefasst. Offenbar haben die Menschen mit antisemitischen Neigungen diese Kränkung ihres Selbstgefühles und die folgende Projektion ihres Versagens nie zu korrigieren vermocht. Sie sind am ödipalen Konflikt früh gescheitert, an diese unreife Konfliktbewältigung fixiert geblieben. Das Einzige, was später noch sich ereignete, war die Vertauschung der Rollen. Der Jude trat an die Stelle des Vaters. Die nun zu Beginn vorgesetzte Frage, wieso gerade der Jude, bleibt bis hierhin weiterhin unbeantwortet. Grünberger versucht die Frage zu erhellen, indem er die Entstehung des Monotheismus respektive des Judaismus und dessen Bedeutung im Verhältnis zum Heidentum und noch wichtiger zum Christentum untersucht. Der Jude, so heißt es, ist der Repräsentant der ödipalen Vater-Imago. Die Funktion dieser Imago bestehe in der Fernhaltung des ödipalen Konflikts und somit des Verbleibes in der narzisstischen Dimension. Die Vorgeschichte des Monotheismus ist die der heidnischen Religion, die aus schützenden, vor allem mütterlichen Gottheiten bestanden hat. Der Monotheismus besetze den Vater als Objekt und nehme der Religion ihre mütterliche Wärme. Das mütterliche Element wird erst in der Entstehung des Christentums wieder einbezogen. Das entfachte den jüdisch-christlichen Konflikt im Unbewussten, da der Sohn die Mutter wiederfindet und es so zu einer Steigerung des ödipalen Schuldgefühls kommt. Der Judaismus hat also den Menschen, dem Mütterlichen, entrückt und einen Richter, den Vater, aufgestellt, der die ödipalen Wünsche straft. Somit vollziehe der Monotheismus auf phylogenetischer Ebene genau das, was der Vater auf ontogenetischer Ebene leistet. Das Vaterprinzip führt in die Menschheitsgeschichte die Verantwortung und das Recht ein. In der Befolgung des Gesetzes wird die Möglichkeit auf irdisches Glück im Judaismus aufrechterhalten. Der Mensch der Tora, so formuliert Grünberger, weiß, dass sein Platz auf der Erde und nicht im Himmel ist und dass er die Schwierigkeiten seiner Existenz im Realen zu lösen hat. Das väterliche Prinzip, welches mit dem Judaismus Einzug hält, ermögliche den Menschen die Integration der narzisstischen Komponente. Die antinarzistische Logik trage zur Stärkung des Realitätssinns bei. Die Regression, also die narzisstische Regression, so wie sie sich im Christentum vollziehe, schiebe diese Notwendigkeit hingegen beiseite. Im Christentum ist es vielmehr so, dass die Erlösung ins Jenseits verschoben wird. Freiheit ergibt sich demnach nicht aus diesseitiger Selbstbestimmung, sondern erwächst ausschließlich im Glaubensbekenntnis zu Christus. Die Gedanken Luthers bringen die Verachtung gegenüber der irdischen Existenz sowie der Möglichkeit selbstbestimmter Freiheit in ernüchternder Klarheit auf den Punkt. Bei ihm ist der Mensch keineswegs dazu fähig, sich auf das Gute vorzubereiten. Er sei noch nicht einmal dazu in der Lage, Zitat, seine Wege böse zu machen. Der Einzelne besitze folglich nicht die Fähigkeit, seinen Pfad auf der Erde selbstständig zu bestimmen. Er kann weder vorsätzlich Gutes noch Schlechtes tun, da nur Gott es vermag, die Wege des Menschen zu ordnen. Das Schibboleth des Menschen sei dessen Leiblichkeit. Zitat, denn der nicht durch den Geist Gottes wiedergeborene Mensch ist ganz fleischlich und kann nichts Geistliches, also zu Gott Hingewandtes wollen. Um diesen Punkt abzuschließen, das väterliche Prinzip, welches mit dem Judaismus Einzug hält, ermöglicht den Menschen die Integration der narzisstischen Komponente. Das hier dargestellte Verhältnis ließe sich in einer weiteren Vertiefung, ließe sich im weiteren vertiefen. Dem möchte ich mich aber an dieser Stelle nicht widmen. Eine derartige Gegenüberstellung findet sich in weiteren Antisemitismus-Theorien. Genannt seien hier die Namen Sartre, Simmel und auch Fenichel. Mehr oder weniger wird das Judentum als rationales Prinzip gegen die Irrationalität in Stellung gebracht. Der Judaismus ist im Sinne einiger Autoren stellvertretend für die Vernunft das Gesetz und richte sich in seiner rationalen Konstitution gegen den Mystizismus, welcher gerade deswegen seinen Hass im Antisemitismus auf den Judaismus projiziert. So sinnhaft oder teilweise sinnhaft diese Darstellung bisweilen sein mag, ist sie nach meinem Dafürhalten mit Vorsicht zu genießen. Zum einen deshalb, weil der Judaismus selbst nicht frei von mystischen Elementen ist, und zum anderen, was noch wichtiger ist, halte ich es grundsätzlich für unangemessen, den Antisemitismus, welcher einem zutiefst irrationalen Trend folgt, in Abhängigkeit zum Judaismus oder den Juden zu setzen. Um nochmals Riegel zu zitieren, der Antisemitismus ist nicht das Spiegelbild einer konkreten Religion, sondern der Hass auf den Menschen an sich. Grünberger grenzt sich in seiner Arbeit explizit von anderen, nicht-psychologischen Erklärungsversuchen radikal ab. Er begreift sie als Rationalisierung, da sie soziale Zustände nicht als Ausprägung früherer oder tieferer psychologischer Faktoren begreifen. Auch wenn er mit dieser radikalen Distinktion eine wissenschaftstheoretische Schwachstelle trifft, welche sich durch einen zu starken Bezug auf historisch-empirische Fakten konzentriert, gelangt seine Konzeption hier an eine Grenze. Obschon die Psychoanalyse unentbehrlich für eine Analyse des antisemitischen Individuums ist, kann sie, insofern sie auf sich selbst verwiesen bleibt, kein vollständiges Verständnis des Antisemitismus beanspruchen. Die Psychoanalyse des Antisemitismus ist zur Reflexion ihrer Grenzen genötigt. Wird sie sich dessen nicht gewahr, so ist ihr der Rückfall in den Psychologismus vorprogrammiert. Der Antisemitismus erscheint als Resultat einer psychischen Fehlentwicklung. An einem solchen Defizit lahmt auch die bereits erwähnte Theorie Simmels, in der er Antisemitismus als Massenpsychose fasst und so ebenfalls in Kategorien von Krankheit begreift. Psychoanalyse ist eng verwoben mit kritischer Gesellschaftstheorie. Sie kann diese nicht ersetzen, sie kann nicht als eine Zauberformel rezipiert werden, die alles zu lösen verspricht. Eine solche Rezeption beraubt die Psychoanalyse ihres kritischen Stachels einer negativen Theorie, indem sie sie in eine positive Weltanschauung umdeutet. Die Analyse des Antisemiten muss die gesellschaftliche Dimension in sich aufnehmen. Ich zitiere Adorno. Der Psychologismus jeglicher Gestalt, der umstandslose Ansatz beim Individuum ist Ideologie. Er verzaubert die Form der Vergesellschaftung in eine außergesellschaftliche, naturhafte Bestimmung des Individuums. sobald die in Wahrheit den Einzelspontanitäten entrückten, zwischen abstrakten Subjekten abhängigen Prozesse aus der Seele erklärt werden, vermenschlicht man tröstlich das Verdinglichte. Allegorisch gesprochen lässt sich der Antisemitismus als Grenzstein begreifen, an dem sich Psychoanalyse und kritische Gesellschaftstheorie treffen. Otto Fenichel, dessen Aufsatz Elemente einer psychoanalytischen Theorie des Antisemitismus die Begrenztheit psychoanalytischer Theorie begreift, schließt seinen Beitrag mit dem hellsichtigen Resümee, Zitat, so sind wir nun also dahin zurückgekehrt, wo wir begonnen haben, zu dem Eingeständnis der Grenzen psychologischer Erklärungen. Eine umfassende Anwendung der von uns untersuchten psychologischen Tatsachen mit dem Ziel, sie zu einer konkreten und politischen wirksamen Macht werden zu lassen, ist nur unter bestimmten ökonomischen und politischen Umständen möglich. Dieser Beitrag ist insgesamt sehr zu empfehlen, jedoch ist auch in ihm eine problematische Abhängigkeit von Antisemiten und Juden zu finden. Etwa zur selben Zeit, in der Fenichel an seinem Aufsatz arbeitete, entstand die Dialektik der Aufklärung, die sich darin befindende Auseinandersetzung, Elemente des Antisemitismus, und die sich darin befindende Auseinandersetzung, Elemente des Antisemitismus, ist in Berücksichtigung derselben Grenzerfahrung mit den Worten Grenzen der Aufklärung untertitelt. Die Elemente des Antisemitismus lassen sich als eine dezentralisierte Gliederung diverser Erklärungsfaktoren, die unvermittelt nebeneinander gestellt werden, charakterisieren. Sie bestehen insgesamt aus 7 Thesen, welche durch eine dialektische Vorgehensweise bestimmt sind. Das heißt, der antisemitische Vernichtungswille ist kein der Zivilisation entgegengesetztes Prinzip, sondern, obgleich er dies auch ist, nur aus ihr heraus entstehen und aus ihr heraus erklärt werden kann. Oder der Nationalsozialismus und damit Auschwitz ist dem Kapital doppelt entsprungen, so formuliert es Joachim Brun. Ich werde die Thesen nicht im Einzelnen vollständig erläutern, dennoch möchte ich einige Gedanken zusammenfassend aufgreifen. Ein zentraler Gedanke wurde bereits umrissen, nämlich jener, dass der Antisemitismus seinen Kern in der bürgerlichen Gesellschaft hat und zugleich gegen diese rebelliert. Der Begriff der konformistischen Rebellion fiel bereits an früherer Stelle, er soll in aller Kürze ergänzt werden. Der Antisemit ist nicht dazu imstande, seine Hassgefühle auf real bestehende Zwänge zu richten. Nicht aus Unwissenheit, sondern aus psychischer Unfähigkeit, die Autoritäten in der eigenen Gruppe anzugreifen. Er spaltet die Autorität in Geliebte und Gehasste. Das Bedürfnis nach Auflehnung gegen die ständigen Kränkungen der kapitalistischen Gesellschaft muss immer wieder aufs Neue weg von den bestehenden Autoritäten kanalisiert werden. Die hier angesprochene ständige Verdrängung mündet bereits in einen weiteren Punkt. Das ins Unbewusste Verdrängte schlägt sich im Antisemitismus als intentionsloser Affekt nieder. So heißt es in den Elementen des Antisemitismus. Der reale Vorteil war halbdurchschaute Ideologie. Dass die Demonstration seiner ökonomischen Vergeblichkeit die Anziehungskraft des völkischen Heilmittels eher steigert als mildert, weist auf seine wahre Natur. Es hilft nicht den Menschen, sondern ihrem Drang nach Vernichtung. Der eigentliche Gewinn, auf den der Volksgenosse rechnet, ist die Sanktionierung seiner Wut durchs Kollektiv. Je weniger sonst herauskommt, umso verstockter hält man sich wieder die bessere Erkenntnis an die Bewegung. Gegen das Argument mangelnder Rentabilität hat sich der Antisemitismus immun gezeigt. Für das Volk ist er ein Luxus. Zitat Ende. Müssen wir eben die Nase putzen. Horkheimer und Adorno versuchen dem Antisemitismus also nicht in einem rational-ökonomischen Interessenbegriff zu geißeln. Denn was für die Begrenztheit der Psychoanalyse gilt, trifft hier auch für die Gesellschaftstheorie zu. Die völkische Gleichmacherei erfolge gerade nicht im ökonomischen Sinne, es sei vielmehr das Gegenökonomische, was ich im Antisemitismus realisiere. Sie beschreiben also eine psychische Disposition, wobei Antisemitismus nur vordergründig rational intentionslos sei. Wie bereits angedeutet, besteht die Annahme eines unbewussten Affekts, der entladen werden soll. Die Struktur dieses antisemitischen Affekts bildet den Gegenstand einer weiteren These, die auf den Begriff der Idiosynkrasie gebracht ist oder wird. Die alte Antwort des Antisemiten sei die Berufung auf Idiosynkrasie. Zivilisation ist der Sieg der Gesellschaft über Natur, der alles in bloße Natur verwandelt. Was immer nicht ganz mitgekommen ist oder die Verbote verletzt, in denen der Fortschritt des Jahrhunderts sich sedimentiert, wirkt penetrant und fordert zwanghaften Abscheu heraus. Idiosynkrasie, die reflexhafte, starke Ablehnung, heftet sich an das Besondere. An Natur, die sich dem Fortschritt nicht unterwirft, welche sich nicht konform und nützlich zeigt. Als natürlich kann nur gelten, was sich in die Zweckzusammenhänge der Gesellschaft einfügt. Zivilisation hat anstelle des eigentlich mimetischen Verhaltens, also die organische Anschmiegung ans andere, im magischen Ritual die Verfügung der Mimesis ermöglicht und schließlich durch die rationale Praxis die Arbeit ersetzt. Spontanes, Unbeherrschtes darf nicht sein. Das Ich ist in der Verhärtung gegen die Hingabe geschmiedet worden. Es vollzieht den Übergang von reflektorischer Mimesis zu beherrschter Reflexion. Anstelle der physischen Nachahmung der äußeren Natur tritt die Automatisierung der geistigen Prozesse durch ihre Umwandlung in blinde Abläufe. Von der Angleichung an die Natur bleibt allein die Verhärtung gegen sie übrig. Doch was dem Zivilisierten als Fremdes begegnet, ist ihm nur allzu vertraut. Darin ist ein Gedanke aufbewahrt, den auch Otto Fenichel aufgreift und der auf Freuds Erklärung des psychisch Unheimlichen zurückgeht. Auch das eigene Unbewusste ist etwas Fremdes. Fremdartigkeit ist eine Qualität, welche auf die Juden projiziert wird. Sie fordert die Wut im Zivilisierten heraus, weil sie anstatt ernsthaft Arbeit zu tun, lieber die Unlust darstellt. Sie scheint sich dem Ernst des Daseins zu entziehen. An den Narben, die die Gewalt an den Gequälten hinterlassen hat, entzündet sich die Gewalt abermals. Ein Zitat: Im Todeskampf der Kreatur am äußeren Gegenpol der Freiheit scheint die Freiheit unwiderstehlich als die durchkreuzte Bestimmung der Materie durch. In den Gequälten erscheint das Konterfei eigener unbewusster Versagung. Dagegen richtet sich die Idiosynkrasie, die der Antisemitismus als Motiv vorgibt. Und so erwecken die Vertriebenen fortdauernd die Lust des Vertreibens. Das von Horkheimer und Adorno beschriebene idiosynkratische Moment begegnet einem projektiven Gehalt, da es das, was zum Abschaum degradiert wird, im eigenen Selbst unterdrückt. Die versagten Regungen können nur in der Identifikation mit dem Angreifer durchgelassen werden. Darin besteht die Substanz der Volksgemeinschaft. Die Antisemiten dürfen dem unterdrückten, verpönten nur negativ frönen. Eben nur dann, wenn es dessen Ausrottung gilt. Im weiteren Zitat heißt es: All die Vorwände, in denen Führer und Gefolgschaft sich verstehen, taugen dazu, dass man ohne offenkundige Verletzung des Realitätsprinzips gleichsam in Ehren der mimetischen Verlockung nachgeben kann. Sie können den Juden nicht leiden und imitieren ihn immer zu. Kein Antisemit, dem es nicht im Blute läge, nachzuahmen, was ihm Jude heißt. Das sind immer selbstmimetische Chiffren. Am Juden werden die Tabuierten der Arbeit in ihrer herrschenden Ordnung zu widerlaufenden Regungen in konformierende Idiosynkrasien umgesetzt. Dabei hat es für Horkheimer und Adorno wenig Bedeutung, ob die Juden als Individuen die ihnen unterstellten Züge tragen oder nicht. Das Verhältnis, und das scheint mir wichtig zu erwähnen, von der bereits problematischen Abhängigkeit von Juden und Antisemiten tritt hier nicht wie bei anderen Autoren in den Vordergrund. Weiter heißt es: Der Faschismus ist totalitär auch darin, dass er die Rebellion der unterdrückten Natur gegen die Herrschaft unmittelbar der Herrschaft nutzbar machen strebt. Dabei übertrifft die Bösartigkeit der narzisstischen Taten noch die Bösartigkeit, welche die eigenen Projektionen zum Inhalt haben. Die völkischen Fantasien jüdischer Verbrechen, der Kindermorde und sadistischen Exzesse, der Volksvergiftung und internationalen Verschwörung definieren genau den antisemitischen Wunschtraum und bleiben hinter seiner Verwirklichung zurück. Der Begriff der Projektion, so wie er bis hierhin in den Elementen des Antisemitismus als falsche oder pathische Projektion verwandt wurde, bedarf noch einer kurzen Erhellung. Er ist der Mimesis gegenübergestellt. Während sich das Subjekt in der Mimesis in Beziehung zur Umwelt setzt, verlagert die pathische Projektion die inneren Konflikte nach außen. Wird für jene das Außen zum Modell, dem das Innen sich anschmiegt, das Fremde zum Vertrauen, so versetzt diese das sprungbereite Innere ins Äußere und prägt noch das Vertrauteste als Feind. Alle Wahrnehmung sei Projektion. Zwischen dem wahrhaften Gegenstand und dem unbezweifelbaren Sinnesdatum klafft ein Abgrund, den das Subjekt auf eigene Gefahr überbrücken muss. Das Wahrnehmen des Objektes bedarf einer mimetischen Beziehung, also der Auseinandersetzung mit der Umwelt bei ständiger Reflexion. Projektionen sind also einmal ein normaler Teil der Wahrnehmung, problematisch ist der Ausfall der Reflexion darin. Jener Ausfall zieht den Verlust der Fähigkeit zur Differenz nach sich. Indem das Subjekt es nicht mehr vermöge, den Objekt zurückzugeben, was es von ihm empfangen hat, werde es selbst nicht reicher, sondern ärmer. Wie bereits deutlich wurde, ist die pathische Projektion ihrem Gehalt nach die Übertragung gesellschaftlich tabuierter Regung des Subjekts auf das Objekt. Samuel Salzborn bringt diesen Prozess in seinem Vortrag zur politischen Theorie des Antisemitismus treffend auf den Punkt. Die antisemitische Weltauffassung ist nicht an einem gelingenden Transformationsprozess mit gelingender Objektrepräsentanz bei gleichzeitiger Subjektanerkennung interessiert, sondern umgekehrt an einer projektiv wahnhaften Transformation der äußeren Wirklichkeit mit dem Ziel der Angleichung der gesellschaftlichen Umwelt an die wahnhafte Triebstruktur des Individuums. Dabei lässt sich nicht von einem individuellen Phänomen einzelner Paranoiker sprechen. Es kommt vielmehr dazu, dass die gesamte Gesellschaft das Paranoid-Wahnhafte des Antisemitismus sich zur Norm verklärte und somit historisch betrachtet das Phantasma der gesellschaftlichen Normalität durch den antisemitischen Wahn strukturiert wurde. Die Elemente des Antisemitismus setzen projektive, idiosynkratische und rationalisierende Strukturen des Antisemitismus in Beziehung zur Triebstruktur sowie deren Realisierung in der bürgerlichen Gesellschaft. Ihr inhaltlicher Gegenstand ist dabei nicht ausgeschöpft. Ich werde aber im Weiteren davon ablassen, diesen weiter zu entfalten. Aus Zeitgründen. Zusammenfassend erscheint es mir entscheidend, nochmals auf die Form hinzuweisen. Horkheimer und Adorno gelingt es eben, die Kritik der Subjektivität und die Kritik der Objektivität nebeneinander zu führen. Getrenntes wird vermittelt durch die Setzung in ein Verhältnis. Das resultiert aus der Einsicht in die Tatsache, dass sich, wie Christine Kirchhoff es letztens schon formuliert hat, die objektive Irrationalität nicht aus den subjektiven Bedingungen ableiten lässt, genau wie dies nicht umgekehrt funktioniert. In der Form ist das Bewusstsein von den Grenzen der psychoanalytischen und gesellschaftskritischen Grenzen eingedacht. Für die Kritik des Antisemitismus ist also die Psychoanalyse unbedingt notwendig, aber nicht hinreichend. Sie muss die gesellschaftliche Dimension in ihren Analysen einbeziehen und sich darauf verstehen, die Unfreiheit und Erniedrigung der Menschen in einen von der Wirtschaft blind beherrschten Zustand zu denunzieren. In diesem Sinne möchte ich mit einem Zitat Adornos zum Schluss kommen. Auch wenn die Worte oft zitiert wurden, möchte ich an dieser Stelle trotzdem nicht drauf verzichten. Zitat: Auschwitz hat das Misslingen der Kultur unwiderleglich bewiesen. Dass es geschehen konnte, inmitten aller Traditionen der Philosophie, der Kunst und der aufklärenden Wissenschaften, sagt mehr als nur, dass diese, der Geist, es nicht vermochte, die Menschen zu ergreifen und zu verändern. Und das ist jetzt der wichtige Teil. In jenen Sparten selber, im emphatischen Anspruch ihrer Autarkie, haust die Unwahrheit. Alle Kultur nach Auschwitz, samt der dringlichen Kritik daran, ist Müll. Gut, das war's. Erstmal.